kommen wir nun zu den Lokalnachrichten. Das sind unsere Themen. Flüchtlingslager in der BBS wird geräumt, Projekt Dein Schulhof startet und Drakenburg beschert Scharrendorf erste Punkte. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Carolina Pfau. Die Erstaufnahmeeinrichtung in der Sporthalle der BBS Nienburg wird im Laufe der Woche geräumt. Sie zieht in Gebäude auf dem Gelände der Kaserne in Nienburg in Langendamm. Wann die Halle wieder für sportliche Aktivitäten zur Verfügung steht, kann derzeit noch nicht genau gesagt werden. Das Projekt Dein Schulhof bietet 20.000 Euro Förderung zur Verbesserung eines Schulhofes. Dieses wird von der Stiftung Lebendige Stadt und der Deutschen Umwelthilfe initiiert. Was genau dahinter steckt, verrät Mike Beermann, hiesiger Bundestagsabgeordneter der CDU. Hinter dieser Aktion steckt erstmal, noch mehr Schüler und Lehrer zu motivieren, sich Gedanken über die Gestaltung ihres Schulhofs zu machen. Das ist ja zurzeit schon so, dass eben Schülerinnen und Schüler, Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit auch oft in den Schulen verbringen, dadurch, dass es immer mehr Ganztagsschulangebote gibt etc. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch während der Pause, ich sag mal, einen angesprochenen oder auch angemessenen Ausgleich finden. Und das steckt eigentlich hinter dem Projekt. Morgen tagt der Ausschuss der berufsbildenden Schulen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im Konferenzraum der berufsbildenden Schulen des Landkreises Nienburg. Es wird unter anderem über die außerschulische Nutzung der Räumlichkeiten der BBS Nienburg durch Dritte entschlossen werden. Ebenfalls ein Punkt auf der Tagesordnung ist die Teilnahme jugendlicher Flüchtlinge an dem sogenannten Sprint-Projekt. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenso stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für den TuS Drakenburg war der 13. Spieltag in der Fußballbezirksliga ein Sonntag zum Vergessen. Gegen den tabellenletzten Mörsen-Scharrendorf stand es bereits nach 45 Minuten 0:2. Am Ende war es dank der Fahrlässigkeit des Gegners nur ein 0:3. Weiterhin nach unten orientieren muss sich auch der Landesberger Sportverein. In Reden setzte es für die von Personalnot geplagte Mannschaft des LSV ein 0:3. Eine Niederlage gab es ebenfalls für den SC Uchte. In Bassum verloren die Südkreisler mit 1:3. Im Kreisderby zwischen Hoya und dem Tabellenführer Steinke blieben die favorisierten Gäste Herr im Haus, siegten 3:0. Bereits am Freitag spielte Maglor 1:1 in Twistringen. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.